spät. Wir bewegen uns auf ein neues Jahrtausend. Ich fürchte ohne Sinn und Verstand. Ich fürchte mich, was beim Wechsel dann rauskommt. Terror, Gewalt und Panik. Heute schon Wirklichkeit.